1 live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin etwas außer Atem. Ein Autounfall unmittelbar vor dem Erreichen hier meines persönlichen Ziels hat mich ein bisschen in Zeitnöte gebracht. Auch sowas gibt's. Ein Auto stößt gewissermaßen mit einem Bussard zusammen und das kann auch einen recht heftigen Unfall ergeben. Aber ich sitze ja hier vor dem Hintergrund der Nachrichtenlage der letzten beiden Tage. Doppelanschlag in Norwegen, Gedenkfeier der Love Parade-Katastrophe, die sich jährt. Und die meisten von euch werden das wissen, die britische Sängerin Amy Winehouse ist gestern gegen 16 Uhr verstorben. Fühle ich mich natürlich ein bisschen gedämpft und ich denke, das wird man hier und da vielleicht auch ein bisschen an der Musik hören. Gleichwohl möchte ich hier natürlich nicht 3 Stunden lang den Trauerkloß spielen. Es geht los mit dem Artist Naive Machine und einem Track aus seiner EP Robot, Ramifications EP. Danach hören wir den britischen Rapper Trim, den wir heute mit einem neuen Track erleben werden. Zunächst als ausgesprochen charmanten Stadtführer durch London. Ein London-Ding. Diese Aktion freilich von ihm, die ich gleich spielen möchte, stammt bereits aus dem Jahr 2008. Zunächst Naive Machine. We'll be right back. London thing. I'm Trim. Big up Black Down. E14. I'm from East Side, London. And you know me, I'm Trim. I am Trim. Look, look, look. I didn't grow up with you. We didn't go to the same nursery. I ain't got no love for you. You weren't there when I was 13. And that was, what, 10 years ago? You've only been here for the last few. And I don't need a shoulder to cry on, but if I did, I wouldn't ask you. I'm in the area, but I ain't saying past you. Force company, and I've never needed yours, and I ain't gonna start to. I'm somebody, somebody's child. There ain't much I can't do. I answer for everything, but I don't have to answer to you. Trim, Trimothy, Trimble, London. Trim, Trimothy, Trimble, Eastside. Trim, Trimothy, Trimble. You're not from the bit. Trim, Trimothy, Trimble. I'm in the area, I don't need no added stress. No excess baggage, I'm trying to carry less. I got chips on my shoulders and a fish that ain't even battered yet. And I've always said, when I was older, I'll follow my mum and dad's footsteps. I am crawling, and it won't be long before I take my first steps. On the 18th morning, 1984 April, it was said that this was not the world I was born in. I fell from the sky and was found and kept, but I'm still curb crawling with intent. Yo, look around. I didn't grow up with you. We didn't go to the same nursery. I ain't got no love for you. You weren't there when I was 13. And that was, what, 10 years ago? You've only been here for the last few. And I don't need a shoulder to cry on, but if I did, I wouldn't ask you. I'm in the area, but I ain't saying past you. Force company, and I've never needed yours, and I ain't gonna start to. I'm somebody, somebody's child. There ain't much I can't do. Answer for everything, but I don't have to answer to you. Trim, Trimothy, Trimble, E14. Trim, Trimothy, Trimble, Chris G. Trim, Trimothy, Trimble, IOD. Trim, Trimothy, Trimble. You're not from the bit. I don't need no added stress, no excess baggage. I'm trying to carry less. I got chips on my shoulders and a fish that ain't even battered yet. And I've always said, when I was older, I'll follow my mum and dad's footsteps. I am crawling, and it won't be long before I take my first steps. On the 18th morning, 1984 April, it was said that this was not the world I was born in. I fell from the sky and was found and kept, but I'm still curb crawling with intent. Yo, look around, you weren't there. It's a London thing. It's a London thing. Look, look, look, I don't really know you. I don't need any more friends, I am soul food. And if I ain't known you for the last 10, who am I close to? I've been here, and a lot of yous have seen what I go through. I'm still here, left to talk, this is soul food. I shouldn't have to walk the walk, I'm getting too old to. How can I demonstrate something without showing you? That's like being friends and not knowing you. So we can pretend, but I'm not going to. Speedboat, I leave the rowing to you. Trim, Trimothy, Trimble, London. Trim, Trimothy, Trimble, Eastside. Trim, Trimothy, Trimble, you're not from the bit. Trim, Trimothy, Trimble, I'm in the area. I don't need no added stress, no excess baggage. I'm trying to carry less. I got chips on my shoulders and a fish that ain't even battered yet. As I've always said, when I was older, I'll follow my mum and dad's footsteps. But I am crawling, and it won't be long before I take my first steps. On the 18th morning, 1984 April, it was said that this was not the world I was born in. I fell from the sky and was found and kept, but I'm still curb crawling with intent. Trim, Trimothy, Trimble, E14. Trim, Trimothy, Trimble, Chris G. Trim, Trimothy, Trimble, IOD. Trim, Trimothy, Trimble, you're not from the bit. You're not from the bit. You're not from the bit. Look around, look around, look around, look around, look around, look around. You're not from the bit. You're not from the bit. You weren't there. You weren't there. You weren't there. You weren't there. You weren't there. You weren't there. You weren't there.

Wir sind hier bei 134. Ich mache mal hier einen ganz kleinen Einschnitt. Dieser Track neigt sich im Übrigen auch ganz, ganz kräftig zur Neige, die paar Sekunden noch. Ich hatte den Namen des Artists verraten, Override, ein Track aus dem Jahr 1996, Hard to Breathe. Und hinter Override steht ein Mann, der bis heute einer der am respektiertesten, das Am können wir eigentlich streichen, Drum and Bass Producer ist nämlich Tom Withers, alias Clute. Diesen Override alias hat er irgendwann abgelegt. Clute war bereits in den 80er Jahren Schlagzeuger einer Punkband in England namens Stupids und fiel bereits zu jener frühen Zeit auch dem britischen DJ John Peel auf. Wo wir gerade diesen wunderbar driftenden Track hören, der für meine Begriffe wunderschön korrespondiert, auch mit dem kleinen Piece, das wir zuvor von Zombie gehört haben, dem englischen Produzenten, der vor kurzem jetzt sein Dedication-Album veröffentlicht hat, erlaubt den Hinweis, dass ein Mann, der ebenfalls aus der Zeit der 90er Jahre kommt, so wie Clute, nämlich Nuki, zu den zahlreichen Gästen gehört, die am kommenden Samstag auf dem Juicy Beats Festival in Dortmund, dort im Westfalenpark, zu hören und zu sehen sein werden. Nuki ist ein großartiger Drum and Bass DJ, der viele, viele Tracks auf dem Good Looking Label von LTJ Boogiem veröffentlicht und dieses Label letztendlich mit seinen Tracks auch mit geprägt hat. Das mal dazu. Und dann hatte ich eben den Namen des Rappers Trim erwähnt, da will ich ganz kurz vielleicht auch noch ein, zwei Sätze hinzufügen. Für mich ist das ein einmal wunderschönes Album und zum zweiten so ein sehr wichtiges Standardalbum, aus dem ich da eben Musik gespielt habe, aus dem Jahr 2008. Margins Music heißt dieses Album, für das vor 3 Jahren die beiden Produzenten Dusk und Black Dawn verantwortlich waren. Wobei hinter Black Dawn der Journalist Martin Clark auch steckt, der aus meiner Sicht der vermutlich beste Kenner britischer Bassmusik ist. Diese beiden haben einen Rundgang gewagt durch die Randviertel Londons, Margin Rand eben, durch die asiatischen Viertel vorzugsweise. Und bis heute bilde ich mir ein, beim Hören dieses Albums die exotischen Gerüche aus all den Restaurants und offenen Türen gewissermaßen riechen zu können, wenn ich höre diese Platte eben, auf der Trim auch, so wie wir das eben gehört haben, eine Art Stadtführer gibt. Wir werden Trim im Verlauf der heutigen Show noch wiederhören. Dann ist mir aufgefallen, also meine ganz kurze Bemerkung von wegen PKW versus Bussard, sollte meine Frau das gehört haben und sollte ich mich da missverständlich ausgedrückt haben, also nicht ich bin gegen einen Bussard geprallt, Wagen ist also noch in Ordnung, das in diese Richtung. Und ich komme zu einem weiteren Festival, das ich hier erwähnen möchte, das Klangbad-Festival. Das findet jedes Jahr in Süddeutschland statt. Wer von euch mal Lust hat, so, sagen wir mal, die Strecke von Stuttgart zum Bodensee mit dem Finger so kurz abzufahren und kurz unterhalb der Mitte dann mit dem Finger entsprechend auf der Donau stehen bleibt, der wird dort womöglich die kleine Stadt Scheer entdecken. Und genau dort findet alljährlich das Klangbad-Festival statt. Über 3 Tage, vom 5. bis 7. August, geht das auch in diesem Jahr und präsentiert etliches an neutönerischen Bands. Netterweise haben die Veranstalter mir einen sogenannten Klangbad-Sampler zur Verfügung gestellt, den ich mir heute Nachmittag mit wachsendem Vergnügen angehört habe. Großartig, so mutige, nach vorn gerichtete, avantgardistische Musik gewissermaßen im Bündel zu hören. Zu den Top-Acts dieses Jahr gehören die Avantgarde-Punks von Wire und die Goldenen Zitronen. Aber es gibt auch sehr, sehr vieles so an der Schnittstelle zwischen Elektronik und experimenteller Rockmusik. Und wer vielleicht mit solcher Form von Musik, die gewöhnungsbedürftig ist, oft so seine Schwierigkeiten hat. Ich nehme als Beispiel immer gerne so Verhältnisse in einem gut, aber nicht gänzlich gefüllten Linienbus. Man steht darin und ihr wisst alle, was einem passieren kann. Eine ältere Dame kann auf einen stürzen. Ein Betrunkener kotzt möglicherweise auf deine Schuhe. Sonstige Leute prallen in einer Kurve an dich. Es kann alles Mögliche passieren, was dazu führen könnte, dass du zur Seite weichst und schließlich selber auch stürzt im Bus. Damit das nicht passiert, gibt es die berühmte Haltestange. Für mich persönlich in Bussen gewissermaßen das A und O. Also ohne Haltestange würde ich die Dinger offen gestanden gar nicht betreten. Da kann man sich wunderbar festhalten und da geht dann eigentlich auch nichts schief. Und die Haltestange bei vielen Acts, die auf diesem Klangbad-Festival auftreten werden, ist am Ende des Tages der Groove. Das gilt auch für diese famose Formation, die ich hier beispielhaft mal spielen möchte. Aus Wien kommen sie, treten dort auf, Elektro Guzzi. 1 Live 4. Auch diese Formation, in den 90er Jahren noch als Trio unterwegs mit ihrem elektronischen Funk, Jazz, Noir, Red Snapper nämlich. Aus Großbritannien wird in diesem Jahr auf dem Klangbad Festival zu Gast sein, angewachsen inzwischen auf Quartettstärke und im Sound etwas modifiziert in Richtung Abstraktion und ganz sicher auch ohne den MC, den wir hier gehört haben, den von mir hochgeschätzten MC Dead, um den es kurioserweise etwas ruhiger geworden ist. Hier kommt Instrumental. Ein Track aus dem in diesem Jahr erschienenen Album Resolution 653. Thank you. 1, 3, 4, zwei Tracks, die auf unterschiedliche Art und Weise einen recht kräftigen Schluck, insbesondere dieser hier aus der Elektroflasche, nehmen. Dieser Mann, von ihm wird kolportiert, er käme gewissermaßen aus dem Nichts. Aber es verdichten sich Gerüchte, dass es sich bei Trevino, den wir hier mit dem Chip hören, um niemand anderen als die Manchester Drum and Bass Ikone Marcus Intellex handelt, die also ähnlich wie die zuvor gehörten Instrumental gewissermaßen auf Abwägen wandelt und diesen Track, Trevino mit Chip, auf dem 3024 betitelten Label des Niederländers Martin Dijkers veröffentlicht. Die B-Seite, die A-Seite nimmt dann erneut Instrumental ein. Die wir aber jetzt nicht hören, sondern hier kommt ein Mann, den einige von euch möglicherweise auch noch aus den 90er Jahren kennen. Da nannte er sich Lion Rock, bürgerlich Justin Robertson. Mit diesem Track ist er auf dem französischen Tiger Sushi Label gelandet und nennt sich The Deadstock 33s. Das ist seine Gravity EP, aus der wir hier Musik hören. Wunderbar. Dieses eben erwähnte Label, sorry, wenn ich heute mehr als sonst vielleicht einfach mal auch Label erwähne, aber wer weiß, wofür das letztendlich gut ist. Tiger Sushi, das macht durchaus Sinn, das erwähnt zu haben, denn dessen Labelkopf Joachim werden wir im Verlauf der heutigen Sendung auch noch hören, zumal in diesem Jahr auch ein neues Album von Joachim erscheinen wird. Die Niederlande hatte ich eben des Öfteren erwähnt. Von eben dort aus Amsterdam kommt DJ Steffi, die seit einem Jahr in Berlin lebt und alle Hände voll zu tun hat mit ihren Sets, wahlweise in der Panorama-Bar oder aber in der Berghain-Kantine. Ihre Deep House-Sets sind ausgesprochen beliebt. Auch die Presse in Berlin insbesondere ist auf sie aufmerksam geworden. Es gab ja zuletzt auch ein wirklich wunderschönes Album von ihr und ich habe ein Interview gelesen, in dem sie über ihre Sets auch sagt, gelegentlich würden da auch durchaus Titel mal auftauchen, die sie beim Friseur aufgeschnappt hat, unter anderem welche von Kylie Minogue. Das bleibt uns jetzt in diesem Fall erspart, denn wir hören Steffi als Remixerin des kanadischen Trios Austra. Da gibt es ein ganzes Remix-Album, das jetzt erscheint mit dem Titel Sparkle. Zur Erinnerung, Austra ist diese großartige, mit düsteren Synthesizer-Wänden daherkommende kanadische Dreierband um die Sängerin Katie Stelmanis. Live. Infos. Mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Polizei in Norwegen lässt Verdächtige frei. Bahnhofsgegner in Stuttgart lenken ein und das Wetter morgen auch mal trocken. In Norwegen hat die Polizei keine konkreten Hinweise auf Helfer des mutmaßlichen Attentäters. Die 6 festgenommenen Personen wurden heute alle wieder freigelassen. Aus Oslo berichtet Tim Krohn. Nach den neuen Angaben der Polizei sind die Ermittler auch nicht weitergekommen, was das Motiv des Täters angeht. Der 32-Jährige sagt nach wie vor, dass er für die Anschläge ganz allein verantwortlich ist. Die Toten sind inzwischen in der Rechtsmedizin. Sobald alle Namen zweifelsfrei vorliegen, sollen die Angehörigen offiziell unterrichtet werden. 4 bis 5 Jugendliche werden immer noch vermisst. Nach Polizeiangaben hatte der mutmaßliche Täter bei seiner Festnahme auf Utøya noch sehr viel Munition übrig. Morgen kommt Anders Behring Breivik vor den Haftrichter. Dabei soll er auch medizinisch untersucht werden. Mehr als 7000 Menschen haben heute in Duisburg der Opfer der Love Parade gedacht. Im Stadion fand die offizielle Gedenkfeier statt. NRW-Ministerpräsidentin Kraft sprach Fürbitten für die Beteiligten und mahnte, die Ursachen für die Massenpanik weiter aufzuklären. Es braucht Wahrheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, damit Trost und Versöhnung eine Chance haben. Auch genau ein Jahr nach der Love Parade ist nicht genau geklärt, wer für die Massenpanik verantwortlich ist. 21 Menschen waren in Duisburg ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Die Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 werden nun doch an der öffentlichen Präsentation des Stresstests teilnehmen. Der Schlichter Heiner Geißler sagte, die Bedingung der Projektgegner sei gewesen, das für Dienstag geplante Treffen nach hinten zu verlegen. Es findet jetzt am Freitag statt. Eigentlich hatten die Bahnhofsgegner in Stuttgart das Gutachten zum geplanten neuen Bahnhof in Stuttgart boykottieren wollen. Sie gehen davon aus, dass es Fehler enthält. In der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf heute mit einem Unentschieden getrennt. Das Spiel endete 1:1. Alemannia Aachen verlor sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig 0:2. Dynamo Dresden und Hansa Rostock spielten ebenfalls unentschieden 1:1. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht regnet es weiter. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 12 Grad. Ab morgen wird es ein bisschen besser. Es regnet nur noch selten und ab und zu kommt auch mal die Sonne raus. Auch die Temperaturen gehen etwas nach oben. In Minden bis 19 Grad, in Essen und St. Augustin bis 20. Der Dienstag wird so ähnlich. Stauschau. Und die Straßen sind frei. Eins live. 4. Ich möchte weitermachen für die nächsten, sagen wir mal, knapp 4 Minuten mit einer wunderschönen Downbeat-Skulptur des Amerikaners Alfred Darlington, besser bekannt als Daedalus. Overwhelmed ist der Titel seiner neuen EP mit schönen Remixen, unter anderem von Sepulchre. Besonders gut gefällt mir dieser hier. Das ist der Rafferty-Dub des Titeltracks, nämlich Overwhelmed. Hier ist Daedalus. We'll be right back. Are everywhere. A young man is talking. 1 Live 4 in den späten Abendstunden des 24. Juli 2011 zu den gerade gehörten Musiken von Joakim, davor Narkion und davor ganz wichtig die schwedische Band Little Dragon. Zu diesen Musiken gleich vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr. Hier kommt zunächst das Duo Audiofly, verstärkt durch die Berliner Sängerin Fiora, Six Degrees. To freeze a drop in all the ocean. Traveling to freeze a drop in all the ocean. Schöne Atmosphäre hat dieser Track von Audiofly zusammen mit der Sängerin Fiora Six Degrees. Es gibt auch ein Album der beiden, das vor einiger Zeit erschienen ist. Follow My Liebe heißt das. Und das Original gibt es auf diesem Album. Den Remix, den ich hier gespielt habe, den Tale of Us Remix, nur auf der 12er, die jetzt in wenigen Tagen erscheinen wird. Audiofly. Davor habe ich den Franzosen Joachim gespielt. Für mich eine beeindruckende Persönlichkeit. Nicht nur, weil er schon so, jetzt kommt wieder diese Standardformulierung, so lange dabei ist, sondern auch, weil er sich in der Zeit, in der er so lange dabei ist, wirklich bewegt hat. Einige unter euch werden sich eventuell noch an das Joachim Lone, jetzt müsste ich lügen oder spekulieren, wie hieß das? Joachim Lone, Octet, Quartet, Quintet, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er jedenfalls, dieser Joachim, war Kopf eines Kollektivs, das sich eigentlich in eher düsterer, deutlich jazzgefärbter Musik erging. Ähnlich vielleicht mit den üblichen Wenn und Abers, wie wir das vor etwas mehr als einer Stunde bei Red Snapper gehört haben. Dann aber wandelte sich der Joachim zu einem Künstler, der sich mehr elektroartigen Klängen verschrieb und dabei unter anderem diesen wunderschönen Titel Phantoms entwickelt hat, der gleichzeitig vor einigen Jahren auch Titelstück des gleichnamigen Albums war. In diesem Jahr ein neues Album von Joachim und nicht nur das, auch sein Label Tiger Sushi ist ausgesprochen rege und aktiv und hat unter anderem zuletzt auch die Südkoreanerin Nakion veröffentlicht. Diese Frau ist im Grunde ein echter Elektropunk. Ihr Album OA schließt aber mit einem Track, den ich so hymnenhaft finde und bei dem ich immer das Gefühl habe, sie bewegt sich dort ein bisschen in den Spuren gewissermaßen von Phantoms, dem Stück von Joachim, das ich dann auch angeschlossen habe. Und dann wollte ich noch einen Satz loswerden. Die sind großartig, die kommen aus Schweden. Diese Gruppe heißt Little Dragon. Ich hatte eben einen Titel von ihnen gespielt. Das ist ein Titel aus dem dritten Album, das jetzt am Freitag veröffentlicht worden ist. Dieses Album heißt Ritual Union und darauf ergeht die Band, die zahlreiche Fans auch in Musikerkreisen hat zwischen Radiohead, Outkast und vielen mehr. Die Band sich auf einem wirklich bezaubernd ausbalancierten, mal mit gewisser Düsternis, mal mit einer unglaublichen Leichtigkeit versehenden elektroiden Pop-Parkett, wenn man das vielleicht so nennen kann, das mit ausgesprochen viel Fantasie ausgestattet worden ist. Wenn es hier für mich so etwas gäbe wie das Album der Woche, Little Dragon wären es mit diesem Ritual Union Album. Ich will nicht zu viel reden, möchte aber auch um den Mann, den ich jetzt spielen möchte, vielleicht doch noch 2-3 Sätze verlieren. Er kommt aus Belgien, hat sein Album Man Hey bereits vor 2 Jahren dort veröffentlicht. Aber ich sage euch hier in aller Klarheit, hätte er es vor 200 Jahren in Belgien veröffentlicht und ich traue ihm durchaus zu, wenn es überhaupt jemanden gibt, dem ich zutraue, so 200, 250 Jahre alt zu werden, dann könnte ich es mir bei diesem Mann eigentlich vorstellen, dass er bereits so um 1800 möglicherweise existierte. Also es ist vor zwei Jahren in Belgien veröffentlicht worden. Es hat natürlich nichts an Aktualität verloren. Ich entsinne mich noch gut, vor einigen Jahren in Köln gab es den Produzenten Dr. Walker und eine ganze Reihe von Leuten um ihn herum. Nette Gesellen, gelegentlich traf ich mit denen mal zusammen und wenn der Abend recht spät wurde, dann glitten die Gespräche weg von elektronischen Themen hin zu eher rockmusikalischen Geschichten. Und ich entsinne mich noch gut, viele Leute in dieser Clique waren Fans von Dan. Um den nämlich geht es. Zeitweilig hat er auch noch diese Band Dead Man Ray, die sehr viele Verehrer in Deutschland hat. Aber jetzt, wie gesagt, erscheint in Deutschland sein Soloalbum Man Hey, vor 2 Jahren bereits in Belgien veröffentlicht, mit großartigen Tracks. Der Mann ist dermaßen cool, eine personifizierte Coolness. Ich habe ihn vor 2, 3 Jahren mal bei einem Auftritt in einem Plattenladen gesehen, im Plato in Groningen, im Laufe des Eurosonic Festivals. Die Art und Weise, wie er nach seinem kurzen Set die Bühne verließ, über die Straße eilte hin zu seinem Wagen. Man merkte, der Mann weiß jederzeit, ich habe was zu tun, ich muss nach vorne gehen. Also nicht Coolness im Sinne von behäbig, sondern cool im Sinne von wissen, was zu tun ist. Aus diesem Man Hey Album von Dan jetzt einfach mal eine Ballade. Die ist so großartig. Der meistgehörte Track meinerseits in den letzten 3 Wochen. Ich bin gespannt, wie sie bei euch so aufprallt. Hier ist A Great Retriever, Dawn. Aus Belgien. Man Hey, das Album, im Übrigen der Mann auch immer top gekleidet. Wer sich davon überzeugen möchte, Eingabe des korrekt geschriebenen Künstlernamens reicht natürlich und man gelangt zu seiner Website DAAN. Wo wir gerade in Belgien sind, auch Ozak Henry, immer wieder schön, hier mit einem älteren Titel, Christine. We were wild. Conspicuously wide and bare, like a canvas to take life from a brush. let it spin, listen dry. We were young, conspicuously on board. To Portugal, a life we could board. We could blow. Let's go out. 14 right here. 14, Gambino. That's that shit's over. Yeah. Yo, I'm in the weed spot, pounds of perk, bowl of cereal, cartoons is on, my favorite shit is the Smurfs. Now I don't slip when I'm down in the dirt, cause by this time I done seen life and figured the amount that it's worth. It's the first, cops looking for work, got my niggas all cuffed up, sweating like a hooker in church. This old woman on her way to a church, she said the neighborhood's fucked up, and we the ones that's making it worse. Now that's fucked up, I hit the block hard, Timberlands scuffed up, no justice in the system, look around, it's just us. They tell me only God can judge us, but they ain't never met Judge Kuffner. I'm looking at this cracker on the bench, don't understand, I only sold crack to pay the rent. But that's possession with a 10. Player, I ain't stressing, I'm a pill. My bitches love the cocktail dressing with the shrimp. Cause we do it like how we do it. This is big truck style shit, diesel fluid. Slay bitches with the Shaolin sling. Stay with town, ball pill, we just doing our thing. Yeah, you fools don't have a clue, do you? Moving them keys, goose, yep. You trooper like Isuzu. Nigga, you weed doodle. We burn that Cali kush. My flow be on steroids, that shit that Barry took. Her in the game like the corns, that's on your daddy's foot. My niggas carry big guns, y'all niggas carry books. You shook niggas get stripped, beat it and wiped out. Con Ed status like Fab, nigga, it's lights out. What your life bout? Nigga, my life plush. I lost both of my parents, my nigga life sucks. Us Billy boys, so toys, cause they don't like us. Roll like the nose on a fiend, sniffing that white stuff. Moving with the semi. Eggplant pennies, hopping out the Bentley, looking like I just won an Emmy. Fly. Never been a sloucher, dog, cause I'm an alpha. Male got that product on sale, redeem your voucher. Leader of the gang, I'm spanking you alfalfa. Little rascals with no hassle, I will out ya. Cecily doubt ya, and I will house ya. Post it out in front of your crib, just like a scalper. Cause we do it like how we do it. This is big truck style shit, easy fluid. Slay bitches with the Shaolin sling. Stay in town, walk here, we just doing our thing. Come on. Every time I pick up the mic, I pull work down. Cops don't like me cause I live in the Merc town. My high school homie so crack, do songs. Can't get right through the team like two wrongs. Mad criminal mind and clean motherfuckers. Tight subliminal rhyme, scheme motherfuckers. Can't shake the monkey, life is a bitch. Jake's tried to jump me, wifey a snitch. Killer bees wild like C-74. New York bitch, adolescents at war. Fuck the government, yo, they made us this way. You a faggot, listening to what that chick say. Escape route, gotta be free like Thurlow. Fuck hoes, nigga, I don't care if the world know. Hardcore, move with the without clan. Diss me in the cabin, they murk your man. I'm a general, gone with the crazy hype game. You don't like me, wanna feel my knife game. Killer Hill, son, they don't like where I live at. Can't do Hollywood, so I fight to give back. Real talk, hard jeans and hard dick. Move in and out of state like drugs and garbage. Nigga, feel me, a nigga feel that blast. ATF, bitch, just guns and cash. Cause we do it like how we do it. This is big truck style shit, easy fluid. Slay bitches with the Shaolin sling. Stay in town, walk here, we just doing our thing. Cause we do it like how we do it. Tripe, meth, and cap, yo, nothing to it. Slay bitches with the Shaolin sling. Stay in town, park here, we just doing our thing. Straight up. Wu-Tang Killer Bees. The best to ever do it. 10304. You know how we do it. Legendary weapons. Come in our section. Get a blessing. Cause we don't play. Wir sind hier bei 1Live4. In dieser Woche erscheint ein neues Album der Rap-Institution Wu-Tang Clan. Legendary Weapons heißt es. Razor hat zum wiederholten Male großartige Tracks fabriziert. Ich habe mir das Album wirklich mit großer Freude angehört. Endlich mal nicht so eine hochpolierte Produktion wieder, sondern dreckige, bouncy Beats, schmutzige Raps, die irgendwie so ein bisschen oft klingen, als wären sie tatsächlich im Keller oder mit Fenster zur Straße irgendwie aufgenommen worden. Das ist wirklich Street. Ein Titel daraus ist Diesel Fluid zusammen mit Method Man, Drive Diesel und Cappadonna, den ich gerade aus diesem Album gespielt habe. Von Verschleiß wirklich keine Spur. Ich höre so Oldschool-orientierte Sachen eigentlich gerne und zucke immer zusammen, wenn ich das Gefühl habe, dass Oldschool so eine Art Beleidigung oder irgendwie im Sinne von verächtlich Verächtlichung machend benutzt wird. So, ich will hier meine sprachlichen Exkursionen nicht weiter selber untersuchen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Wir haben davor voll TDL gehört. Der Mann heißt Drew Lastman, kommt aus New York und viele sind sich inzwischen einig, bei jedem Track, den man von ihm hört, bekommt man im Grunde zwei, denn er fährt verschiedene Elemente so unglaublich versiert, artistisch zusammen. Wir konnten eben erleben, wie der Track plötzlich ins Bodenlose fiel und gewissermaßen in der sogenannten Halftime weitergeführt wurde, um dann durch einen irren Break aus seiner vermeintlichen Lethargie wieder herausgerissen zu werden. Dieser Full TDL ist kein Zufall, dass ich ihn so häufig hier spiele, mit im Grunde auch immer anderen Tracks, die auf immer anderen Labels erscheinen. Full TDL mit Mean Streets, den bösen Straßen, also Part 1, der Titel, den ich eben gespielt habe. Die Dubstep-Prinzessin KTB kommt hier. This is what I am. This is what I. Get me. This is what I am. I does this. This is what I. Yo, listen. Yeah. Look, I'm assuming you like the vibe. This is my funfair. Do you like the rides? I'm a star. I can light the sky with no fireworks or not a lightning night. Watch as I shoot with other stars in the sky. We are past Venus and now have Mars and our right. This space is ours for the night. And as we fly around passing the time, I'm gonna give you my number, seeing as you ain't asking for mine. Glasses, wine, and a rooftop, we can watch my fam passing by. I've got me in my own bits, but good morning. I went from shooting star to falling. Now it's back to the Jack Moose who's balling. Phone a friend, tell him who's calling. When I creep, I have the whole house crawling. No signals, no warnings. Wish you could see their face when I storm in. And I keep loose balling. No, I ain't done with the talk, I'm talking. Got a few things I walk with. No one in bag when I walk in. Bully boy, antics, I force it. God, this ain't a gift I was born with. Lord of the Siths, I'm swarming. Don't get caught. This is what or drawn in. This is what I, this is what I am, this is what I. Vier. Zu Beginn der Sendung hatte ich den britischen Rapper Trim bereits gespielt, in anderem Zusammenhang. Hier ein neuer Track von ihm, I Am, im Remix der London Crew, LV. Write it down by the reef. Yeah, you can find me. Calmly. Take it in the breeze. Watching the flare in the sky, getting high off the emotion. Yeah, baby, it's amazing what your imagination can do. Can find me at the shoreline. 1 Live. Infos. Mit Steffi Orbach um Mitternacht. Norwegen trauert um Opfer. Spanier protestieren gegen Sparpläne. Und das Wetter wird etwas besser. In Norwegen sucht die Polizei weiter nach möglichen Helfern des mutmaßlichen Attentäters. 6 verdächtige Personen wurden heute wieder auf freien Fuß gesetzt. In Oslo gab es heute eine Gedenkfeier für die insgesamt 93 Opfer der beiden Attentate. Norwegens Ministerpräsident Stoltenberg sagte, sein Land werde sich nicht unterkriegen lassen. Norwegen wird weitermachen. Aber es wird ein Norwegen vor und nach den Anschlägen geben. Ein Norwegen, in dem man sich umeinander kümmert. Am Freitag hatte ein 32-jähriger Norweger eine Bombe im Regierungsviertel von Oslo hochgehen lassen. 7 Menschen wurden getötet. Danach erschoss der Mann auf einer Ferieninsel mindestens 86, vor allem junge Menschen. Der Jahrestag der Love Parade-Katastrophe in Duisburg ist mit einem stillen Gedenken der Angehörigen zu Ende gegangen. Die Familien fast aller 21 Todesopfer waren heute nach Duisburg gekommen und hatten an der offiziellen Gedenkfeier teilgenommen. Benjamin Satori berichtet. Nach der Gedenkfeier zum Jahrestag des Love Parade-Unglücks sind die Angehörigen der Opfer am Abend in Bussen zum Unglücksort gefahren worden. Sie wollen dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemeinsam trauern. Vor genau einem Jahr waren während der Techno-Veranstaltung 21 Menschen bei einer Massenpanik ums Leben gekommen. Zu der Gedenkveranstaltung im Fußballstadion des MSV Duisburg waren nach offiziellen Angaben rund 7000 Menschen gekommen. In einem abgetrennten Bereich verfolgten rund 400 Angehörige die Feier. In Spanien haben wieder tausende Menschen gegen die Sparpolitik ihrer Regierung protestiert. Die Demonstranten zogen durch das Zentrum der Hauptstadt Madrid. Gestern waren Teilnehmer von Protestmärschen aus verschiedenen Landesteilen in Spanien in Madrid zusammengekommen. Zum Teil waren die Protestierenden seit Ende Juni unterwegs. Die Spanier wollen sich mit den Demonstrationen unter anderem gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Kürzungen im Sozialbereich wehren. In der zweiten Fußball-Bundesliga haben sich der SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf heute mit einem Unentschieden getrennt. Das Spiel endete 1:1. Alemannia Aachen verlor sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig 0:2. Dynamo Dresden und Hansa Rostock spielten ebenfalls unentschieden 1:1. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt nass bei Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Erst morgen hört es auf zu regnen. Im Laufe des Tages zeigt sich sogar mal ab und zu die Sonne und es gibt nur noch vereinzelte Schauer. Dazu in Unna höchstens 19 Grad, in Bad Oeynhausen und Düsseldorf bis 20. Bis zur Wochenmitte bleibt das Wetter durchwachsen bei maximal 23 Grad. Stauschau. Alles frei. Eins live. Ganz kurz noch zum zuletzt gehörten Track, der kam von der Chicago House-Legende Robert Owens. One Body, diesen Titel hat er verschiedenen Leuten zur Interpretation gewissermaßen freigegeben. Unter dem Titel One Body werden entsprechend 4 Versionen veröffentlicht. Mir gefällt die besonders gut, die ich natürlich dann auch gespielt habe, von einem Mann aus Litauen, der hier schon öfter auftauchte in letzter Zeit. Mario Basanov heißt es. Ich habe zu Beginn der Sendung eigentlich ganz bewusst so kurz wie hoffentlich möglich anklingen lassen, dass die Nachrichtenlage, die Geschehnisse, insbesondere natürlich die in Norwegen, auch jemandem wie mir nicht einfach so aus den Kleidern fallen, sondern schon hängen bleiben. Und bei der Vorbereitung einer solchen Sendung hat man schon Momente, um nicht zu sagen Stunden, in denen man konsterniert ist. Und das meine ich genau so, wie ich es sage, so apathisch ein bisschen. Man versucht sich immer neue Informationen zu beschaffen und das macht am Ende alles nur noch viel schlimmer, gerade in diesem Fall, der ja eine fürchterliche Steigerung im negativen Sinne vor sich genommen hat. Und dann greife ich schon mal zu Musiken, von denen ich jetzt nicht sagen möchte, dass sie tief traurig sind, aber sie haben schon so gewisse sentimentale Anmutungen. Da ist mir eine Band in die Hand gefallen, die ich aber im Grunde auch schon seit 1-2 Wochen spielen wollte, immer mal, obwohl ihr Album erst im August offiziell, wie es so schön heißt, erscheinen wird. Die Gruppe kommt aus den USA und heißt Other Lives. Thema Animals ist ein Album, das mit wirklich großen, beeindruckend, teilweise episch inszenierten Tracks daherkommt. Und 412 ist ein Titel, den ich aus diesem Tamer Animals Album von Other Lives, ich bitte euch diesen Namen, wenn es eben noch möglich ist, zu so später Stunde einfach mal einzuprägen. Dieses Album kann was und wird hier und da auch bereits mit großen bzw. größten Vorschusslorbeeren bedacht. Other Lives. Searching for the ones in my mind. I'm so far away, but I hit the ground running. Steady as you go, I don't mind. I'm still here today, all spouting hymns and balls and and forever talking when it ain't so kind, but it feels like forever when your mind turns to fiction. In a night without sleep, vibration calls, thus to the heart and thus to the feet, spouting hymns and balls in love, and forever talking when it ain't so kind, but it feels like forever. When your mind turns to fiction. And I wanna see him go down in the road. gonna throw a blue bouquet. Is that gonna be cool? Happy genius heroes. I'm gonna miss them so much. Settle in and dream of a slow and funny scene. I will settle in and watch them rolling by. I will settle in and dream, 'cause it's alright to see a ghost. And I wanna see them go down in the river where they go. And I wanna see rolling, rolling back. I'm gonna run to the river, kiss my hand and wave. Gonna run to the river, gonna throw a blue bouquet. 'Cause they're gonna be happy genius heroes. I'm gonna miss them so much. I'm gonna run to the river, kiss my hand and wave. I'm gonna run to the river, gonna send them all their way. 'Cause they're gonna be cool, happy genius heroes. I'm gonna miss them so much. Yeah. Gonna be cool, happy genius heroes. I'm gonna miss them so much. Dies ist ein wunderbarer Song der New Yorker Band The National, den es, schlagt mich bitte tot, wenn es nicht stimmt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, nur als sogenannten Bonustrack auf einer Single, nämlich Mistaken for Strangers, so heißt die Single, gibt. Und dieser Titel selber, der dritte und damit letzte dieser 3-Track-EP, ist Santa Clara. Aber ich finde ihn so berührend und bewegend, dass ich ihn nach meiner Erinnerung auch schon mehrfach gespielt habe. Ja, um nochmal ganz kurz auf so Zustände des Konsterniertseins zurückzukommen, zu sprechen zu kommen. Was ich auch tue, wenn es dann darum geht, Musik zusammenzustellen, ist natürlich, dass ich an Musik gehe von Leuten, die ich persönlich kenne, wo ich so eine persönliche Bindung habe. Und ich bin seit 25 Jahren dem Sänger Jock McDonald und seiner Band den Bollock Brothers freundschaftlich verbunden. Ich würde das nicht erwähnen, wenn nicht Jock vor einigen Jahren ein Lied geschrieben hat, das ich von der ersten Aufführung an wirklich über die Maßen mochte. Und dieses Lied berührt ein Phänomen, das im Gefolge des Todes von Amy Winehouse jetzt auch wieder durch die Öffentlichkeit geistert. Es ist der sogenannte Club 27 oder auch Club 27. Und die Mitglieder dieses Clubs können so rein gar nichts an der Pflege, am Innenleben oder an der Kultur dieses Clubs bewegen oder initiieren, denn sie allesamt sind tot, und zwar gestorben im Alter von eben 27 Jahren, seien es nun Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin oder aber Amy Winehouse. Ich bin am Samstag auf dem wirklich wunderbaren Open Source Festival in Düsseldorf gewesen. Welch ein fantastisches Ambiente da auf der Galopprennbahn in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Wildgehege, Hirsche, Wildschweine, Rehe, friedliche Menschen, drei wunderbare Bühnen und wirklich echt tolle Konzerte. Und der Tod von Amy Winehouse, die gegen 16 Uhr gestorben ist am Samstag, sprach sich bereits eine gute Stunde später wie ein Lauffeuer auf dem Gelände der Galopprennbahn herum, bevor er dann auch öffentlich von dem französischen Trio Dob von der Bühne aus gemeldet wurde, mit einer gewissen Unsicherheit, einem Kichern, einem Grimassenschneiden. Es ist ja auch schwierig, sowas zu sagen und sich dann auf einer Bühne zu so einer Todesmeldung verhalten zu können. Bevor wir Amy Winehouse natürlich hören, möchte ich dieses Lied von Jock gerne spielen. Es dreht sich um Jesus. Ist ja auch nicht so ganz verkehrt, denn es wird oft übersehen, dass Jesus ja auch ein bestimmtes Alter erreicht hat, das mit 33 angegeben wird. Und so heißt dieses Lied von den Bollock Brothers: Jesus lived 6 years longer than Kurt Cobain, wobei man den letzten Namen vielleicht jetzt auch ansatzweise sich gedanklich ersetzen könnte, eben durch Amy Winehouse, Rest in Peace. In a trailer park in Seattle, they're waving candles in the air. Misguided youth doing battle of what is and is not fair. And through all this chaos, this girl tries to explain that Jesus lived 6 years longer than Kurt Cobain. Jesus' hair was longer than Kurt Cobain's. In a damp bedsit in Dublin, they're playing Nevermind to death. They're thinking all the things they did or did not say. And through all this chaos, this girl cries out in vain that Jesus' hair was longer than Kurt Cobain's. Jesus lived 6 years longer than Kurt Cobain. I am the Eggman, you are the wall. I am the Ringo, you are the Paul. I am the OJ, you are the blood. I am the president, you are mud. I am the lion, you are super. See what super glue can do. Super glue, super glue, super, super, super glue. Once hated, besides, nobody got the degree in philosophy. So you think you cleverer than me. So smart. But I'm not just some drama queen. Cause it's where you're at, not where you've been. So what do you expect from me? To hold your head above the sea. Ganze zwei Alben hinterlässt Amy Winehouse, dieses das erste Frank, daraus Musik. Der nächste Mann heißt Franz Nicolay, er kommt aus den USA, veröffentlicht sein zweites Soloalbum Luck and Courage, nicht verschwiegen werden kann und darf hier, aber dass dieser Mann in beeindruckenden Bands schon vollwertiges Mitglied war bei The Hold Steady zum einen und bei der 20- bis 30-köpfigen Band World Inferno Friendship Society, die traurigerweise in Deutschland kaum bekannt ist, was natürlich daran liegt, dass die mit ihren fürchterlich vielen Leuten aus Kostengründen kaum in voller Personenzahl hier spielen können bzw. könnten. Jetzt ist er alleine und balanciert auf seinem Album Luck and Courage zwischen ausgesprochen zart besaiteten Banjo-Balladen und durchaus rockartigen Tracks mit kräftigem Bläsergetriebe, wie, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, zum Beispiel diesem My Criminal Uncle. Clears the nephew, clears the cousins, and he's got visions, he's grabbing for lifelines, leaving a lunatic with laughing gas. He parked his grandmother's pickup truck legs wide, loaded with a half quart of wood. It's too late for him, it's too late for me, it's too late for us. Things to be. It's too late for him. It's too late for for me, it's too late for us. We've run out of things to be. My criminal uncle lived in a cabin on a mountain I drove. Hung license, box strung up by the heels in the yard. Got a gripe with his neighbor, bad need a favor. Base, hey, he's a backroom bum. My criminal uncle smashed his car on a 6-week bender. Flex of white paint, dried animal hair on the right rear fender. But don't you remember? He says, why have you forsaken me? Ask anyone I know, isn't this what a man's supposed to be? By philosopher, he was led astray by country songs. He's loopy and lonely, driving circles in his front yard. Cork and bottle, cock and bull, hook and bullet, business meetings. Downstairs rumble, rattle and roll, upstairs greetings. It's too late for him, it's too late for me. Too late for us. We've run out of things to be. It's too late for us. I don't know where we are. Spinning across the heavens, drowning like some falling star. It's too late for us. I don't know where we are. Spinning across the heavens, drowning like some falling star. We'll be right back. Live 4. Wir hören hier den in Irland geborenen Rapper Maverick Sabre, der aber inzwischen in London wohnt, Gastspiele schon hatte, unter anderem bei Jason Status oder auch bei Professor Green. Das hier ist seine neue 12er in diversen Remixen, die heißt Let Me Go, kommt in einem wunderschönen Two-Step-Rhythmus daher und den würde ich gerne auch weiterführen mit einem Beitrag aus einer Compilation, die kommt aus Berlin. Vom dort beheimateten 50 Weapons Label. 50 Weapons of Choice ist eine Compilation mit Bassmusik im weitesten Sinne. Und wen treffen wir hier bei den Artists erneut? Es ist Faulty DL, den wir heute schon gehört haben. We'll be right back. 1, 2, 4, ganz kurz zwischendurch. Musik aus Compilations, Plural, muss ich hier benutzen. Es lohnt sich tatsächlich, beiden Compilation-Serien, muss man fast schon sagen, hinterherzusteigen. Sowohl der eben erwähnten 50 Weapons of Choice Compilation, wie auch dieser hier, Mode Selector, proudly presents Mode Selection Volume 1. Auf dieser schon etwas älteren Compilation, dieser schöne, wunderschöne Dubstep von Mahler mit dem Titel Explorer. Und wenn ich nochmal zu der erstgenannten Compilation zurückkomme, dann hören wir hier jetzt Benjamin Damage und Dr. Nika mit ihrem Beitrag Creeper. Auf diesem Label 50 Weapons of Choice wird im August im Übrigen auch das sehnlichst erwartete Debütalbum von Cosmic TRG, gebürtig aus Bukarest, erwartet. Und hinter diesen beiden Labels Compilation, sowohl Weapons of Choice wie auch Monkey Town, auf dem Mode Selector erscheint, stehen die beiden Berliner eben von Mode Selector. We'll be right back. Live hier. Ich schließe nicht aus, dass dieser Titel durch seine gepitchten Sounds hier und da vielleicht ein bisschen Schwindel erzeugen könnte. Aber ich finde, er hat was Benjamin Damage und Doc Danica, aus dessen Praxis auch schon sehr, sehr gute UK-Funky-Tracks gekommen sind. Hier mit dem Titel Creeper. Kommen wir nochmal kurz auf das gestern auf der Düsseldorfer Galopprennbahn veranstaltete Open Source Festival zurück. Bereits im frühen Nachmittag oder im früheren Nachmittag gab es dort einen Auftritt, den ich leider verpasst habe, den nämlich des Kreidler-Drammers Thomas Klein, der Mitte August sein erstes Soloalbum unter dem Künstler- wie auch Albumtitel Solist veröffentlichen wird, und über dessen Konzert habe ich wirklich nur die größten Hymnen gehört. Verständlich, denn auch das wirklich unglaublich spannend, interessant und farbenfroh zusammengegroovte Album finde ich so imponierend, dass ich es vorab hier schon mal mit einem Titel spielen möchte. Optimist. Nimmt sich ein bisschen Anlauf, aber dann kommt das. Noch einmal, der Kreidler-Drama Thomas Klein veröffentlicht als Solist am 12. August sein Soloalbum mit eben dem Titel Solist. Ich habe mich in der letzten Woche auf eine Art über das Album von Ricardo Villalobos und Max Loderbauer Re-ECM geäußert, die ich eine Woche später heute also in dieser Form nicht mehr stehen lassen würde. Das Album hat bei mir doch deutlich gewonnen. Ich schiebe das jetzt einfach mal ganz platt, ich weiß, das kann jeder sagen, auf leichte Zahnschmerzen, die mich am letzten Sonntag hier den ganzen Tag über begleitet haben. Die beiden gehen her und nehmen Snippets, kleine freistehende Pieces aus dem riesigen Katalog des Jazzlabels ECM, um mit Hilfe dieser Pieces und Snippets freistehender kleiner Soundpartikel auf eine gänzlich neue Reise zu gehen. Ricardo Villalobos, Max Loderbauer, Re-ECM aus dieser Doppel-CD, ein Track zum Abschluss dieser heutigen Sendung. Möchte mich natürlich noch bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch eine angenehme, möglichst friedliche und natürlich gesunde Woche und würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute, ciao.